Mit dieser Gedankenprogrammierung wirst du dich mit Willenskraft aufladen und deine Gedanken in eine positive Richtung lenken, weil du deine persönliche Sportart motivierter und mit Freude absolvieren möchtest. Deine Einstellung deinem Sport gegenüber wird sich positiv verändern und du wirst ein bestimmtes Körpergefühl empfinden, mit dem du dich vollkommen wohl und zufrieden fühlen kannst. Zugleich steigern sich deine Lust und deine Motivation. Und deine körperliche Leistungsfähigkeit wird sich enorm steigern. Dein Körper regeneriert sich schneller, weil dein Geist all die Ressourcen nutzt, damit sich dein Körper schneller erholen kann. Du kannst damit beginnen, es dir bequem zu machen. Schließe ruhig deine Augen, falls du das noch nicht getan hast. Mache es dir einfach bequem. Es hilft dir, noch tiefer zu entspannen. Nachdem sich deine Augen geschlossen haben und du deine Augenlider spüren kannst, wie sie aneinander kleben, als ob sie sich umarmen und begrüßen würden, beginnst du zu verstehen, dass sich dein Körper mit jedem Atemzug entspannen kann.